Skorpion, Pluto, die Entwicklungsstufen. Stufe 1, destruktiv, abscheulich, Sadismus, Besessenheit, Teufelsanbetung, Gier, religiöser Machtmissbrauch. Stufe 2, Machtmissbrauch in Familie und Politik, Übergriffigkeit, Missbrauch von Wissen, Mobbing, Pseudogurus, Fundamentalismus. Stufe 3, bewusste Manipulation und Ausbeutung, falsche Versprechungen, Zynismus, Perfektionismus, Eifersucht, Projektion. Stufe 4, Leidenschaft, Extreme, Exzess oder Askese. Stufe 5, wandlungsfähig, tiefes Einlassen, totale Verbindlichkeit, Schattenarbeit, Transformationsprozesse, Märtyrertum. Stufe 6, bedingungslos, bedenkenlos, Idealismus, Opferbereitschaft, extreme Selbstdisziplin. Stufe 7, Selbstaufgabe, Gegensatzvereinigung, selbstloses Leben als Ritual. Pluto ist der radikalste Lehrer deines Reichtums. Seine destruktiven Kräfte können jede vorhandene Fülle zerstören. Weise angewandt, hilft er dir, den wahren Reichtum deines Lebens bis in seine tiefste Wurzel, Radix, zu ergründen. Ich muss gestehen, dass mir das plutonische Prinzip sowohl in seinen Licht- als auch Schattenseiten sehr vertraut ist. Ich weiß nicht, wie viel an der Astrologie wirklich dran ist. Ich habe mein Horoskop aus Neugier zweimal von erfahrenen Astrologen interpretieren lassen und fühlte mich in ihren Beschreibungen verblüffend genau erkannt. Meine zwei stärksten Zeichen, einmal die Sonne, der Stier und der Aszendent, der Skorpion, liegen sich diametral gegenüber. Ich kenne also die Freude am Erschaffen und Bewahren von weltlichen Reichtum genauso wie die existenzielle Verachtung aller Materie. Mir ist der unbändige Drang nach Tiefe und Wahrheit des Skorpions, aber auch seine Lust an den Gegensätzen, das Kokettieren mit zerstörerischen Kräften sehr vertraut. Lange Zeit pendelte mein Leben zwischen diesen Gegenpolen, aufbauen und zerstören, schmerzhaft hin und her. Alles, was ich erschuf, riss ich wieder ein. Sobald sich weltlicher Erfolg oder ein gewisser Grad an Erfüllung in meinen Beziehungen einstellte, weckte dies förmlich den Skorpion in mir. Er drängte mich mit unbequemen Fragen. Hey, ist das schon alles? Ist das wirklich wahr oder eine Illusion? Wo machst du dir etwas vor und geht da nicht noch mehr? Mit seinem Stachel aus extremen Äußerungen und Handlungen vergiftete er das Erreichte. Ich brach den nächsten Streit mit meiner Liebsten vom Zaun oder initiierte unbewusst Krisen, um mich dann lustvoll in die sich öffnenden schattenden Bereiche zu stürzen. Damals erklärte ich mir dies Verhalten stolz und selbstverliebt als Drang nach Freiheit und Wahrheit. Heute muss ich rückwirkend anerkennen, wie viel Leid dieses extreme Vorgehen meinen Mitmenschen und auch mir zugefügt hat. Ich bin immer noch am Aufräumen. Dennoch möchte ich die plutonische Kraft nicht in meinem Leben missen. Sie verhindert, dass ich in der Materie einschlafe. Sie fordert mich heraus, dieses Leben intensiv zu nutzen, als eine Chance, um zu erwachen. Doch was bedeutet das? Ich glaube, jeder von uns, selbst der überzeugteste Atheist, ist bereits einmal von der Ahnung besucht worden, dass er mehr als sein Fleischklöpfchen ist. Radikal betrachtet ist das, was du jeden Morgen im Spiegel siehst, potenzielles Würmerfutter. Irgendwann, das ist mal sicher, stirbt dieser Körper. Können wir mit Sicherheit sagen, ob es danach weitergeht und wie? Nein. Doch wir können die radikale Konfrontation mit unserer physischen Sterblichkeit nutzen, um uns in der Zeit davor die wirklichen Fragen zu stellen. Pluto lehrt uns, unseren Tod als den klügsten Ratgeber für ein wesentliches Leben zu nutzen. Und das ist nicht morbide, sondern im höchsten Sinne vital. Der Tod trennt die Spreu vom Weizen. Seine Präsenz lässt uns sofort das Wesentliche erkennen. Wenn wir ihm bei einem Unfall knapp von der Schippe springen, Wenn ein geliebter Mensch eine tödliche Diagnose erhält oder wenn wir an einer Beerdigung teilnehmen, sehen wir an solchen Tagen nicht kristallklar, worum es im Leben wirklich geht? An so einem Tag ist uns unser Kontostand scheißegal. Auto, Schmuck, Haus, alles verliert seinen Glanz, denn nichts davon können wir auf diese letzte Reise mitnehmen. In so einem Moment bewegen uns ganz andere Fragen. Hab ich genug geliebt? Hab ich voll gelebt? Betroffen schauen wir auf all die Momente, in denen wir uns mit kleinlichen Hickhack abgelenkt, aus Angst gebremst, aus Bequemlichkeit eingeschlafen sind. Wenn du wissen willst, wie reich du wirklich bist, dann warte nicht auf die nächste Krise. Lade Pluto freiwillig als deinen radikalen Lehrer ein. Stell dich vor den Spiegel, nackt. Bleibe stehen. Schau dir in die Augen und meditiere über die Flüchtigkeit all der Reichtümer, die du anfassen kannst. All das wird gehen. Das Haus, für das du vielleicht so lange gespart hast. Erst werden noch andere Menschen darin wohnen, dann wird es irgendwann zerfallen. Deine Kleidung, die du so liebst, wird verrotten. Dein Schmuck, den du so sehr hütest, wird an der Hand eines anderen glänzen oder irgendwann wieder eingeschmolzen werden. Denk an deine Liebsten. Irgendwann werden sie alle sterben. Und dann schau in den Spiegel und schau in Ruhe deinen Körper an. Jung oder alt. Mach dir klar, auch dieser Körper wird gehen. Und wenn du so mutig warst, dir in deiner Vorstellung all das aus der Hand nehmen zu lassen, woran wir Menschen so gern klammern, dann hebe deinen Blick und schau dir ruhig in deine eigenen Augen. Dort wirst du etwas leuchten sehen, was nicht von dieser Welt ist. Etwas Zeitloses, Tiefes, Ewiges. Unpersönliches. Das bist du. Diese stille Essenz in dir kannst du nun fragen, worum es tatsächlich geht. Wie kannst du die verbleibende Zeit nutzen, und niemand von uns weiß, wie viel er hat, um so zu leben, dass du in den letzten 20 Minuten deines Lebens nichts zu bereuen hast? Die Bewusstheit unserer Sterblichkeit macht uns verletzlich, doch sie macht uns auch zu Sinnwesen. Sie lässt uns nicht ruhen, bis wir die Frage, wofür leben wir, in einer solchen Tiefe beantwortet haben, dass sich unsere Seele gesehen fühlt.